Wilhelm Killmeier, der den Anfang macht mit Kammermusik für Cello und Klavier. Hier sind Killmeiers acht Bagatellen mit dem Cellisten Nicolas Altstädt und dem Pianisten José Gallardo. Der Cellist Nicolas Altstädt und der Pianist José Gallardo mit Wilhelm Kilmeyers 8 Bagatellen für Cello und Klavier. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Musik des zeitgenössischen Münchner Komponisten Peter Michael Hamel. Sein Streichquartett Nummer 2 spielt das Aurin-Quartett. Thank you. Thank you. Thank you. Kammermusik von Peter Michael Hamel. Das war das Aurin-Quartett mit Hamels Streichquartett Nummer 2 im Concerto Bavarese, wo es mit einem Klavierkonzert weitergeht. Geschrieben hat es der bayerische Komponist Franz Hummel. In jungen Jahren galt er als pianistisches Wunderkind und hat europaweit Klavierkonzerte gegeben. Das ist die Pianistin Carmen Piazzini und das Moskauer Sinfonieorchester mit Franz Hummels Klavierkonzert unter der Leitung von Alexei Kornienko. Thank you.

Carmen Piazzini am Klavier und das Moskauer Sinfonieorchester mit Franz Hummels Klavierkonzert. Die Leitung hatte Alexei Kornienko. So klingt die Nacht auf Bayern 2 und unser nächster Komponist im Concerto Bavarese ist Robert Maximilian Helmschrott, Jahrgang 1938. Ein Großteil seines Schaffens ist der Orgelmusik gewidmet, darunter auch seine Lieder und Tänze vom Campo Leonese. Hier in einer Aufnahme aus dem Jahr 2003 mit Ulrich Knörr an der Riga-Orgel der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Rothenburg ob der Tauber. Thank you. der Organist Ulrich Knörr 2003 an der Riga-Orgel der Jakobskirche in Rothenburg ob der Tauber. Das war das Stück Tonadas y Danzas del Campo Leones des oberbayerischen Komponisten Robert M. Helmschrott. Lieder und Tänze vom Campo Leones für Orgel. Weiter durch die Nacht begleitet uns eine Komponistin, die mehr als ihr halbes Leben in München verbracht hat. Gloria Coates, die im vergangenen Jahr im Alter von 89 Jahren starb. Das ist ein Stück von ihr, das Gloria Coates denjenigen Menschen gewidmet hat, die auf der Flucht vor Krieg und Not im Meer ertrunken sind. Fleeing, in memory of those who drowned fleeing for freedom. Unter der Leitung von Peter Hirsch spielt das Festivalensemble der Münchner Gesellschaft für neue Musik. Thank you. Musik von Gloria Coates auf Bayern 2 in Erinnerung an all diejenigen, die wegen Krieg und humanitärer Katastrophen ihre Heimat verloren und während ihrer Flucht in die Freiheit im Meer ertranken. Das war das Festivalensemble der Münchner Gesellschaft für Neue Musik mit Fleeing in Memory of Those Who Drowned, Fleeing for Freedom von Gloria Coates. Die Leitung hatte Peter Hirsch.